Südwestfunk Baden-Baden. SWF 1. Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss oder Der Verlierer, nach dem gleichnamigen Roman von Horace McCoy aus dem amerikanischen von Oliver Huxley. Hörspielbearbeitung Norbert Jochum. Regie Alfred Behrens. Alles. Der Pier. Ein halber Kilometer lang. Weg. Der Pavillon. Riesig. 1000 Leute. Weg. Einfach weg. Als wenn nichts gewesen wäre. Nur das verdammte Meer. Morgens, mittags und abends. Nichts als das verdammte Meer. Jahr für Jahr. Dieses verdammte Meer. Ich träume oft vom Meer. Immer noch. Nacht für Nacht habe ich vom Meer geträumt. Die ganzen Jahre. Die ganzen verdammten langen Jahre. Jede Nacht meterhohe Wellen. Haushohe Wellen. Turmhohe Wellen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige auf der Welt, der nur Geräusche träumt. Kein einziges Bild. Nie. Keine meterhohen Wellen. Ich habe oft überlegt, wie das Meer aussieht. Grau. Blau. Das blaue Meer. Das grüne Meer. Das rote Meer. Meerjungfrau. Meerkatze. Meerschweinchen. Schweinchen. Andere hatten einen Kanarienvogel, aber der bescheuerte Piet hat ein Meerschweinchen. Piet, 25 Jahre. So alt wird kein Meerschweinchen. Er wird bald wieder ein neues brauchen. Und dann noch eins. Und noch eins. Kommt drauf an. Auf die Meerschweinchen. Im Namen des Volkes von Kalifornien ergeht folgendes Urteil. Ich verurteile Sie wegen Totschlags in einem besonders schweren Fall zu 7 Meerschweinchen Zuchthaus. Die Strafe ist sofort anzutreten. Lange Zeit. Jungs, eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Gloria. All of me. Why not take all of me? Ich habe Gloria getötet. Vor 27 Jahren habe ich Gloria getötet. Gloria ist ein schöner Name. Ein Name wie jeder andere auch. Rosalie. Würden Sie lieber Rosalie heißen? Das ist mir ziemlich egal, wie ich heiße. Schließlich rede ich mich ja nicht selbst mit Namen an. Sie sagen also nie, wenn Sie morgens aufwachen, aufstehen, Gloria, wieder ein neuer Tag. Ich sage höchstens, warum aufstehen? Wieder ein neuer Tag. Hey, Sie benutzen ja dieselben Wörter wie ich. Aber hören Sie den Unterschied? Sind Sie nur heute nicht fröhlich? Oder sind Sie es nie? Können Sie mir einen Grund nennen, fröhlich zu sein? Na, immerhin haben wir uns gerade kennengelernt. Einen besseren. Oder wenigstens einen guten. Vielleicht braucht man ja gar keinen Grund, um fröhlich zu sein. Das ist es, was mich so fertig macht. Dass es in dieser Stadt von grundlos fröhlich nur so wimmelt. Lauter Typen wie Sie. Sie sind nicht gerade freundlich, was? Ach, verdammt, warum haben Sie mich eigentlich angesprochen? Ich dachte, Sie hätten mir zugewunken. Warum sollte ich Ihnen zugewunken haben, um Himmels Willen? Das wollte ich gerade rauskriegen. Hätte doch sein können. Wenn alles wäre, was hätte sein können, würde ich jetzt nicht Bus fahren müssen. Sie fahren ja auch nicht, sondern gehen. Neben mir. Da sehen Sie's. Was? Dass selten kommt, was man sich wünscht. Ah, Sie meinen, die Busse fahren zu selten. Ich wünsche mir einen Cadillac mit Chauffeur. Ich wünsche mir eine Villa in Beverly Hills. Ich wünsche mir die Hauptrolle im nächsten Film von Mimoulian. Willst du etwa auch zum Film? Das ist ja ein toller Zufall. Ich auch. Ja. Toller Zufall wär's, wenn du in dieser beschissenen Stadt jemanden kennenlernen würdest, der nicht zum Film will. Jeder Kellner und jede Verkäuferin will hier zum Film. Das ist es doch, weswegen wir Bus fahren müssen. Es gibt zu viele von unserer Sorte. Ganze Busladungen voll. Naja, leicht ist es nicht. Wirklich nicht. Aber wir schaffen das schon. Woher willst du das verdammt nochmal wissen? Na du, zum Beispiel, du siehst ziemlich gut aus. Finde ich auch. Eine ziemlich gute Schauspielerin bin ich auch. Na siehst du. Was? Das sehe ich. Dass alles gar nicht so schlimm ist, wie es dir manchmal vorkommt. Träum ruhig weiter, du ahnungsloses Hühnchen. Erzähl mir was von dir. Ich heiße Gloria und will zum Film. Ich meine es ernst. Ich auch. Du meinst das volle Programm? Kurzer Überblick von der trostlosen Kindheit über die verlorene Jugend bis zur bitteren Gegenwart? Also schreib mit. Vielleicht kannst du es ja mal brauchen für einen Film. Geboren in Texas, West Texas, was die Sache noch schlimmer macht. Großgezogen von Onkel und Tante. Und schon lange bevor ich groß war, wollte mein Onkel Sachen mit mir machen, für die eigentlich meine Tante zuständig war. Da bin ich abgehauen, von da nach dort. Und dort habe ich dann mit einem Mann zusammengelebt, der dachte, es sei eine gute Idee, andere dafür zahlen zu lassen, dass sie zusehen durften, wie er mich fickt. Naja, als Idee war es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber die Praxis hätte mir dann doch nicht so gefallen. Ich wieder weg. Von dort nach hier. Und hier bin ich jetzt seit 10 Monaten. Aber das ist, wie es bis jetzt aussieht, noch keinem aufgefallen. Mir? Mir bist du aufgefallen. Dafür kann ich mir aber wirklich was kaufen. Und du? Was tust du? Außer mich nach meiner trostlosen Vergangenheit zu fragen? Und von deiner glorreichen Zukunft zu träumen? Deiner Zukunft beim Film? Als Partner von Catherine Hepburn? Nein, nein. Ich möchte selber Filme machen. Nicht Schauspieler werden. Vielleicht schaffst du es ja. Gute Regisseure braucht man immer. Gute Regisseure braucht man gerade nicht, scheint mir. Ich verstehe, was du meinst. Du meinst, deine rosige Zukunft liegt noch in weiter Ferne. Ich gebe nicht auf. Ich arbeite dran. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre mutig genug, um von einem Hochhaus zu springen. Oder mich vor den Zug zu werfen. Es gibt so viele Wissenschaftler, die daran arbeiten, das Leben zu verlängern. Da müsste es doch auch wenigstens ein paar geben, die daran arbeiten, sich angenehme Todesarten auszudenken. Ich verstehe, was du meinst. Du meinst, deine rosige Zukunft liegt hinter dir. Im Augenblick interessiert mich nur meine Gegenwart. Am Strand soll ein Tanzmarathon stattfinden. $10,000 für den Sieger, essen und schlafen umsonst, solange es dauert. Tanzen? Auf Schönheit kommt's dabei nicht an. Also auf Schönheit kommt's dabei nicht an, Leute. Das Publikum will sich unterhalten. Und Schönheit ist keine Unterhaltung. Eleganz ist auch keine Unterhaltung. Meint ihr, die wollen euch bei was zusehen, was euch leicht fällt? Die haben nicht bezahlt, um zuzusehen, wie ihr euch amüsiert. Die wollen sich amüsieren. Amüsieren? Amüsieren? Ich höre dauernd amüsieren. Die zahlen für ihr Vergnügen, nicht für eures. Die können euch also ruhig ansehen, dass, wie viel haben wir jetzt? 300 Stunden zu tanzen kein Vergnügen ist. Jedenfalls nicht für euch. Wenn man dir so zuhört, könnte man glauben, wir veranstalten hier seit anderthalb Wochen eine private Strandparty. Und außerdem, ich verstehe immer Publikum. Siehst du da draußen irgendwo Publikum? Hey, sieht einer von euch da draußen irgendein Publikum? Nennst du die paar Figuren schon Publikum? Himmel, in einem Saal, in den 1000 Leute passen, sitzen ein paar Figuren und der Kerl hier nennt das Publikum. Wie wird er uns mit seiner Singerei auch noch vertreiben? Ich tue, was ich kann. Eben ja. Nicht, du tust das, was du nicht kannst. Immerhin singt Rocky 10-mal besser, als du tanzt. Ich tanze nicht, ich bleibe in Bewegung. Also los, Kinder, alle wieder raus. In 2 Minuten geht's weiter. Und keine Sorge, das Publikum kommt schon noch. Ja. Wir haben ja gerade mal erst angefangen. Gerade mal erst angefangen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wart mal, was ist denn mit Gloria los? Wieso? Was soll los sein mit ihr? Sag nur, du bekommst nichts davon mit. Wovon? Du bist aber wirklich der Einzige hier. Was soll denn los sein mit Gloria? Das habe ich dich doch gefragt. Das muss man sich mal vorstellen. Tanzen. Ich und tanzen. Mal 10 Minuten. Auch das nicht. Aber 2 Stunden. 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. 2 Stunden. Endlos. 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. Tagelang. 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. Und nach einer Woche immer noch 2 Stunden tanzen. 10 Minuten Pause. Und nach anderthalb Wochen heißt es, wir haben ja gerade mal erst angefangen. Mit 2 Stunden tanzen, 10 Minuten Pause. 2 Stunden. Can't you see? I'm no good without you. Verdammtes Meer. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Denen, die heute Abend zum ersten Mal hier sind, kann ich versprechen, von all den vielen Vergnügungen, die diese wundervolle, von Gott gesegnete Stadt zu bieten hat, haben Sie sich heute Abend das Aufregendste ausgesucht. Die anderen, die schon öfter oder sogar jeden Tag hier waren, die wissen das bereits. Stimmt's? Ja. Na los, Kinder! Begrüßt unser Publikum mit einem herzlichen und dankbaren Beifall. Ja. Noch 2 Minuten, meine Damen und Herren. Nur noch 2 Minuten. Dann ist die 500. Stunde zu Ende. Ja, können Sie sich das vorstellen? Ja, nicht zu fassen. 500 Stunden. Seit 500 Stunden, meine Damen und Herren, sind diese wundervollen Paare auf der Tanzfläche. Das ist ganz unglaublich. Left me with eyes that cry. How can I go on without you? You took the part that once was my heart. So why not take all? Seit 20 Tagen, meine Damen und Herren, tanzen sie nur für Sie. Und das zu Ihrem, wie ich doch annehmen darf, größten Vergnügen. Ja, und das haben Sie doch, stimmt's? Da sehen Sie. Ja, dann sagen Sie es weiter. Und bringen Sie morgen Ihre Freunde mit. Und Ihre Freunde können auch Ihre Freunde mitbringen. Plätze genug sind ja da, ja? Platz für 1000 Leute. Und wenn Sie nacheinander kommen, auch 2000, ja. Und jetzt sehe ich auf die Uhr, meine Damen und Herren. Noch 13 Sekunden. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Meine Damen und Herren, 500 Stunden, was für eine fantastische Leistung, das ist unglaublich. Verdammt, wo steckst du denn? Du weißt doch, dass ihr während des Wettbewerbs den Pavillon nicht verlassen dürft. Willst du disqualifiziert werden, oder was? Siehst du das? Ist das nicht unglaublich schön? Seit 3 Wochen sehe ich zum ersten Mal wieder die Sonne. Wenn du nicht sofort wieder mit reinkommst, kannst du dir die Sonne so lange ansehen, bis du schwarz wirst. Gloria macht mal wieder sämtliche Pferde scheu und du stehst hier und himmelst die Sonne an. Ich kann es nicht glauben. Das hängt mir alles so zum Hals aus. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen, als hysterische Weiber zu beruhigen. Sag endlich deinem Miststück, sie soll Ruby in Ruhe lassen. Ich höre mir das nicht mehr länger an und wenn sie nicht sofort das Maul hält, dann bekommt sie ins Dorf, dass ihr Hören und Sehen vergeht. Was ist denn los? Seit Tagen quatscht sie Ruby voll, sie soll das Baby nicht bekommen. Es sei idiotisch, Kinder in die Welt zu setzen und sie soll es abtreiben. Wenn sie noch einmal davon anfängt, wird sie es aber verdammt bereuen, das verspreche ich dir. Das geht sie einen Dreck an, ob andere Leute Kinder kriegen. Gloria, lass doch Ruby in Ruhe. Es ist doch schön, dass die beiden ein Baby haben wollen. Völlig bescheuert ist es. Wieso soll man Kinder kriegen, wenn man kein Geld hat, um sie anständig großzuziehen? Das Beste, was sie für ihr Kind tun können, ist es wegmachen zu lassen. Ich hab's dir ja gesagt. Du dummes Arschloch, mach's dir doch selber! Hier, ganz bestimmt nicht. Sag mal, seid ihr verrückt geworden? Jetzt aber Schluss hier. Alle wieder raus. Es geht weiter. Wie geht's dir? Schissen. Wie soll es mir schon gehen? Gibt's nichts, was ich für dich tun kann? Doch. Halt die Welt an und lass mich aussteigen. Daraus solltest du ein Lied machen. Und Rocky singt es dann. Und kommt damit groß raus. Mhm. Und von den Tantiemen kaufst du dir dann deinen Cadillac. Deine blöden Witze vertrage ich jetzt überhaupt nicht. Ich vertrag's nicht, wenn man Witze über mich macht. Ich mach doch keine Witze über dich. Ich will dich nur ein bisschen aufmuntern. Wie sollen wir das Ganze hier durchstehen, wenn du ständig nur miese Laune verbreitest? Und? Was ist, wenn wir es durchgestanden haben? Das hier ist ein Laufrad, Baby. Wenn wir es durchgestanden haben, sind wir wieder genau dort, wo wir angefangen haben. Aber vielleicht jeder um $5,000 reicher. Na und? Es wäre höchstens ein Aufschub. Das würde auch nichts ändern. Verdammt nochmal, Gloria. Manchmal frage ich mich wirklich, warum du nicht einfach ins Wasser springst. Weil ich mich vor dem Sterben genauso sehr fürchte wie vor dem Leben. So einfach ist das. Manchmal wünsche ich mir, Gott würde mich einfach tot umfallen lassen. Lieber Gott, wenn es dich gibt, rette meine Seele. Wenn ich eine habe. Wo hast du das denn her? Aus einem Buch. Das sei das Stoßgebet der alten Soldaten. Das stand da. Siehst du die Alte dort? Jeden Tag sitzt die hier. Seit wir hier rummachen, sitzt die hier. Seit 3 Wochen, Tag für Tag. Was für ein beschissenes Leben, uns wochenlang beim Tanzen zuzusehen. Ich hoffe bei Gott, dass ich nie so alt werde. Wunderschön, Kinder. Ganz, ganz wunderbar. Es ist ein wahrer Genuss, euch beim Tanzen zuzusehen. Stimmt's, meine Damen und Herren? Lasst es sie hören, lasst es sie hören, dass es ihnen gefällt, ja. Und als Dank für den Beifall jetzt einen kleinen Zwischensport. Los geht's! Weg. Einfach weg. Die haben den ganzen Pier einfach abgerissen. Den Pavillon. Einfach abgerissen und ins Meer geschmissen. Den Pavillon. Und den Pier. Weggeschwemmt von den Wellen. Den meterhohen Wellen. Den haushohen Wellen. Und obendrauf schwimmt der gottverdammte Pavillon. Schwimmt einfach ins Meer raus. Zerlegt in alle Einzelteile. Tausende von weiß gestrichenen Brettern schwimmen im Meer. Bretter, Stühle, Bänke, Tische. Alles schwimmt raus ins Meer. Auf einer turmhohen Welle schwimmt oben ein kleines weißes Stühlchen. Dann noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Das muss man sich mal vorstellen. Von unten. Man steht unten auf dem Meeresboden und ganz, ganz oben schwimmt auf einer Welle ein Stühlchen nach dem anderen vorbei. Zuerst ein Stühlchen. Und dann noch ein Stühlchen. Noch eins. Hunderte von Stühlchen. nach dem anderen. Your goodbye left me with eyes that cry. Vom Hochhaus springen. Den Kopf in den Gasherd stecken. Strick. Gift. Wasser. Was denkst du, wenn du einen Sonnenuntergang siehst? Ich wollte, ich wäre tot. Was denkst du, wenn du einen Sonnenaufgang siehst? Ich wollte, ich wäre tot. Weiße Wolken. Tot. Blauer Himmel. Grüne Wiesen. Tod. Also, Kinder, so geht's nicht weiter. Den Leuten fallen ja die Augen zu bei eurer Tanzerei. Wir haben uns was ausgedacht. Wir müssen dem Publikum was bieten. Es wird allmählich Zeit, dass hier mal was Richtiges los ist, ja? Mir ist hier schon genug los. Wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, veranstalten Sie das Derby. Das haben Sie vorige Saison in Atlantik auch gemacht. Jetzt wollen Sie es aber endgültig fertig machen, ne? Da röhre ich doch lieber gleich auf. Sollen sich doch mal was Neues ausdenken. Immer in Bewegung bleiben. Oh, Schatz, Ruhe, Kinder, hört doch mal zu. Also, wir haben uns was ausgedacht. Nämlich ein Derby. Ach, das musste ja kommen. Ein paar von euch wissen ja schon, wovon ich rede. Und den anderen, den werde ich es gleich erklären. Also, jeden Abend um 10, eine Viertelstunde. Ihr werdet jeden Abend eine Viertelstunde lang um die Tanzfläche laufen, so schnell es geht, ja? Wer die meisten Runden schafft, der hat gewonnen und wer die wenigsten schafft, der hat verloren, ja? Okay? Naja, also das Paar, das verloren hat, scheidet aus. Wenn einer aus einem Paar eine Runde aussetzt, dann muss der andere dafür zwei laufen, ja? Alles klar? Leck mich doch am Arsch. Nur wenn du gewinnst. Wichser. Ach, Gloria, hör doch auf. Pass auf, Baby, ich kenn das. Sei bloß nicht so blöd, gewinnen zu wollen. Die werden das Publikum überreden, Preise für die Gewinner auszusetzen. Es gibt genug Ärsche, die ihren Namen gern mal im Lautsprecher hören wollen. Du gewinnst $50 und bist hinterher so fertig, dass dir der Name nicht mehr einfällt. Also, immer schön hinten bleiben. Das ist ein Spiel, bei dem nur der Vorletzte gewinnt. Dann haben wir ja gute Chancen. Hör doch auf, so zu schieben. Du trittst mir dauernd in die Hacken. Los! Wir müssen versuchen, auf die Innenbahn zu kommen. Das spart uns ein paar Meter. Pass auf, verdammt nochmal! Maul, du blöder Arsch! Du hast James Banner umgerannt. Das solltest du auch tun. Und zwar jedem, der uns nicht aus dem Weg geht. Ich dachte, wir sollten nicht so schnell sein. Woher willst du denn wissen, wie viele Runden wir haben? Und wie viel die anderen haben? Hast du denn mitgezählt? 78. Oder 77. Oder 76. Oder 75. Und die anderen? 79 oder 73? Los, bisschen schneller! Halt dich in meinem Gürtel fest. Kannst du noch? Ja. Kannst du noch? Scheiße. Mach dich doch nicht so schwer. Oh. Was hast du? Ich kann mein Bein nicht mehr bewegen. Du musst fester auftreten. Komm, ganz fest. Halt dich an meiner Schulter. Komm. Verdammt, tut es weh. Komm, weiter. Ist gleich vorbei. Halt noch durch. Beweg dich. Los. Die letzte Minute beginnt. Die jetzt! Streckt euch noch einmal an, Kinder! Für den Endspurt! $100 für den Sieger, gestiftet von der Firma Centrocar. Unterstützen Sie, meine Damen und Herren, unsere Läufer mit Ihrem Beifall. Noch 15 Sekunden, noch 10 Sekunden, 5, hau los, meine Damen und Herren. Was ist mit ihm los? Er ist einfach umgefallen. Ruf doch mal die Sanitäter! Sanitäter! Sanitäter! Was ist mit ihm los? Er ist umgefallen. Schmeiß ihn ins Wasserbecken. Geht es Ihnen wieder besser, mein Junge? Was ist passiert? Sie sind ohnmächtig geworden. Oh. Nein, keine Sorge. Sie sind noch im Rennen. Ich dachte schon... Mit dem Gongschlag sind Sie umgefallen. Keine Sekunde zu früh, was? Und nur darauf kommt es doch an, habe ich recht? Sie sind nämlich mein Lieblingspaar, wissen Sie? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. Ich sehe euch gerne zu. Eigentlich komme ich nur noch wegen euch hierher. Ich habe Sie auch schon oft gesehen. Ich bin jeden Tag hier. Warum? Warum tun Sie das? Das sollte ich Sie fragen, mein Junge. Was? Ich bin eine alte Frau. So viel gibt es in dieser Stadt nicht, was man in meinem Alter tun kann. Aber ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Das hier ist doch nichts für Sie. Ich meine, gibt es nichts Besseres, was Sie mit Ihrem Leben anfangen können, als tagelang im Kreis rumzulaufen? So wie Sie das sagen. Aber es gibt was zu essen und einen Platz zum Schlafen. Ja, ja, und vielleicht gewinnen wir ja auch. Ich drücke euch die Daumen. Ihr seid nämlich mein Lieblingspaar. Danke. Wie siehst du? Ich bin Mrs. Layden. Und wie heißen Sie, Mr. Nummer 26? Robert. Oh. Robert Syverton. Mrs. Layden. Und meine Partnerin heißt Gloria. Viel Glück, Robert. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie mein Lieblingspaar sind? Ja, Mrs. Layden. Aber trotzdem, nochmal vielen Dank. Also los, mein Junge. Viel Glück. Danke, Mrs. Layden. Vielen Dank. Komm schon. Komm raus. Zeig dich. Du geh schon auf, verdammte Sonne. Das tust du sonst auch immer. Jeden Tag. Warum denn heute nicht? Zweimal habe ich in der ganzen Zeit die Sonne gesehen. 834 Stunden. In 834 Stunden zweimal die Sonne gesehen. 2 Stunden tanzen, 10 Minuten Pause. 2 Stunden tanzen, 10 Minuten Pause. An der Ecke zum Podium. 10 Minuten. Zuerst ein kleines Viereck auf dem Boden durch irgendein Fenster in der Decke. Und dann auch sah den Beinen hoch, wie ein kleines Tierchen, über den ganzen Körper bis ins Gesicht. Und ich stehe da wie ein verblödeter Heiliger und halte den Kopf nach oben, als hätte ich eine Erscheinung. Dabei war es bloß die Sonne durch ein Loch an der Decke. Und dann das zweite Mal. Draußen auf der Balustrade, bevor Gloria sich mit Ruby in die Haare kriegte und ich rein musste. Ich rein und die Sonne geht unter. Wahrscheinlich verschwand sie ja einfach im Meer. Ein feuriger, roter Riesenball versinkt mit einem gewaltigen Zischen im Meer. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden gebe ich dir noch. Und los! Und los! Die letzten 2 Minuten haben begonnen. Zeigt noch einmal, was in euch steckt. Fantastisch! Das ist fantastisch! Ihr schafft das! Ihr schafft das! Die letzten Minuten schafft ihr auch noch! Weiter! Los! Weiter! Und denkt daran, das letzte Paar scheidet aus. Also, strengt euch an. Noch 13 Paare im Rennen, meine Damen und Herren. 13 Paare von 98. Was Sie hier sehen, verehrtes Publikum, das sind die Besten. Schade, schade, Paar Nummer 42. Ruby ist gestürzt, aber noch ist nichts verloren. James kann es noch schaffen. 2 Runden für jede Runde, die Ruby aussetzt. Los, macht James die Innenbahn frei. Gebt ihm eine Chance, er hat es schwer genug. Na, wie wäre es mit einer kleinen Aufmunterung für James? Noch 15 Sekunden und aus. Was ist hier? Es geht. Ich bin fertig. Bleib ruhig liegen. Hier, hier. Trink was. Lass mich in Ruhe. Was a time I was his only one, but now I'm the sad and lonely one, Lordy. Ich hab dir zugehört. Na und? Nichts. Es hat sich so traurig angehört. Na, das sollte es ja auch. Ein trauriges Lied muss sich traurig anhören, sonst wäre es ja schlecht gesungen. Du hast sehr gut gesungen. Du meinst, ich sei sehr traurig? Bist du's? Traurige Lieder singen sich einfach besser. Das glaube ich dir nicht. Ich habe dich nämlich auch angeschaut. Du meinst, ich habe traurig ausgesehen dabei? Traurig aussehendes Mädchen singt traurig klingendes Lied. Mädchen ist traurig. Du bist nämlich gar nicht so, wie du immer redest. Du meinst, ich bin auch so, wie ich manchmal singe? Dann pass mal auf, wie ich jetzt gleich tanze. Alles hab ich satt. Scheiße. Komm schon. Wir gehen's ganz ruhig an, ja? Ich pass schon auf. Wozu denn das Ganze? Kannst du mir das mal sagen? Wir können's schaffen. Wir können gewinnen. Jetzt haben wir so lange durchgehalten. Wenn wir jetzt aufgeben, dann war alles umsonst. Das ist alles umsonst, Baby. Auch wenn wir gewinnen, ist alles umsonst. Ach, fängst du schon wieder an, Scheiße. Alles umsonst, weil wir ja doch sterben müssen. Sterben müssen ist nicht das Problem, sondern sterben können. Dafür braucht man Mut. Viel Mut. Oder gute Freunde. Ich bin dein Freund, Gloria. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen, wenn es drauf ankommt. Komm endlich. Ach, nie mehr gehe ich da raus. Schweinchenleben lang tanzen. Schweinchenleben. Hundeleben. 27 Jahre. Auch nicht wenig. 834 Stunden tanzen. 27 Jahre Knast. Tolles Leben, Junge. Hast du gut gemacht. Soll dir mal einer nachmachen. Can't you see? I'm no good without you. Haushohe Wellen mit Stühlchenhuben drauf. Filmregisseur. So ein Blödsinn. Künstlerische Dokumentarfilme. Da kann ich ja gleich tanzen. Hab ich auch gemacht. Nun komm schon. Geh schon auf, du verdammte Sonne. Wie lange soll ich denn noch warten? Wird allmählich Zeit. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, das ist nicht angenehm für euch. Aber meint ihr denn, für mich wäre schön, hä? Weiß Gott nicht, das kann ich euch sagen. Es ist einfach so, dass nicht genug Geld reinkommt. Noch nicht einmal so viel, wie rausgeht. Saal, Miete, Essen und Trinken, etc., etc. Ihr spielt das Geld nicht ein. Eigentlich müsste ich ja sagen, ihr tanzt euer Geld nicht ein. Oder besser, ihr tanzt mein Geld nicht ein. Na klar, es ist nicht eure Schuld. Aber meine doch auch nicht, oder? Was soll ich denn sonst tun? Ich habe schon genug Geld verloren. Einmal muss Schluss sein und jetzt ist Schluss. Es kommt einfach nicht genug Publikum. Vielleicht kommt ja nie mehr genug Publikum. Ich meine, würdet ihr etwa euer Geld dafür ausgeben, um Leute zu sehen, die wochenlang tanzen? Nichts anderes als wochenlang nur tanzen oder rennen? Vielleicht ist das für die Leute nicht mehr aufregend genug. Vielleicht wollen sie lieber was anderes sehen. Autorennen, Hunderennen, Pferderennen, was weiß ich. Es tut mir leid. Es tut mir leid für euch. Und für mich. Aber so ist es nun mal. Damit müssen wir uns abfinden. Das war's. Ende. Ich bin froh, dass alles vorbei ist. Endlich. Vielleicht hätten wir gewonnen. Dann verstehst du das endlich. Wir können nicht gewinnen. Wir nicht. Ich nicht. Aber das ist jetzt egal. Es ist vorbei. Und jetzt? Du hast es versprochen. Was? Dass du mein Freund bist. Ja, bin ich auch. Gleich geht die Sonne auf. Spürst du die Wellen? Fühlt sich an, als ob der Pier schwankt. Für mich nicht. Naja, das fühlt sich sicher für jeden anders an. Für mich fühlt es sich eben an, als ob der Pier schwankt. Ich meine die Sonne. Was meinst du mit der Sonne? Ja, du hast gesagt, dass gleich die Sonne aufgeht. Ich habe gesagt, für mich nicht. Und was willst du dagegen tun? Das wirst du nicht verhindern können. Du sollst was dagegen tun. Du hast gesagt, du seist mein Freund. Ich bin nicht mutig, nicht mutig genug. Hier, nimm sie. Was soll ich mit der Pistole? Du bist verrückt. Hier, nimm sie wieder. Jetzt sei auch mein Freund, verdammt nochmal, tu's. Ich kann's nicht. Was kannst du nicht? Mich erschießen, also tu du's, bevor die Sonne aufgeht. Du meinst es ernst? Du meinst es wirklich ernst? Natürlich, verdammt nochmal. Warum tust du es denn nicht? Du redest, als ob ich dir einen kleinen Gefallen tun soll. Mit dir einen kleinen Spaziergang machen oder sowas ähnliches. Sowas ähnliches? Einen großen Gefallen. Sei mein Freund, bevor die Sonne aufgeht. Ich will sie nicht mehr sehen. Vielleicht würde sie dir gefallen? Nein. Tu's. Jetzt? Jetzt. Nun geh schon auf. Verdammte Sonne. Wo bleibst du denn? Komm schon. Versteckst dich einfach hinter den Bergen. Oder sitzt noch auf dem Meeresgrund und siehst dir die weißen Stühlchen an, die oben vorbeischwimmen. Eins nach dem anderen. Sitzt auf dem Meeresgrund und zählst die Stühlchen. 72, 73. 186, 439, 712, 834. Wird dir das nicht langweilig da unten? Also tu was. Komm rauf. Komm endlich rauf. Sie hörten, nur Pferden gibt man den Gnadenschuss oder Der Verlierer, nach dem gleichnamigen Roman von Horace McCoy aus dem amerikanischen von Oliver Hazley. Hörspielbearbeitung Norbert Jochum. Die Personen und ihre Sprecher waren Robert Dominik Horwitz, Gloria Christine Marquitain, Rocky Gerd Warmeling, James Marco. 34 Grad.